Wir gehen ins Ausland, nach Washington. Dort begann vor gut 2 Stunden im Kongress die Anhörung der Chefs der CIA, George Tenet. Es ist sein erster Auftritt seit den Anschlägen vom 11. September. Allein das schafft Aufmerksamkeit. Nun darf ein Geheimdienstchef natürlich sein Wissen öffentlich nicht ausplaudern, aber er darf Einschätzungen abgeben. Und da, Siegfried Buschlüder in Washington, da drängt sich natürlich die Frage auf, wie schätzt denn George Tenet die Bedrohung der USA durch Al-Qaida beispielsweise noch ein? So, Herr Gerst, dass Al-Qaida weiterhin Anschläge auf die USA und ihre Interessen im Ausland plant. Sie werden es gleich hören. Zwar seien mehrere Anschläge immer gleichzeitig in der Planung, die von Al-Qaida zählen, dann in den USA, aber auch in anderen Ländern, zum Beispiel in europäischen Ländern, ausgeführt werden könnten. Anschläge seien unter anderem gegen berühmte Sehenswürdigkeiten geplant, gegen Flughäfen, Brücken, gegen Häfen, Staudämme, Anschläge gegen Veranstaltungen, die mit weltweitem Medieninteresse rechnen könnten, wie zum Beispiel die Olympischen Spiele und besonders reizvoll aus der Sicht der Terroristen dann natürlich, wenn, wie wir eben gehört haben, der amerikanische Präsident an den Eröffnungsfeierlichkeiten teilnimmt. Mit Anschlägen, so sagte Tenet, müsse auch gegen Interessen der USA und ihrer Verbündeten in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in Südostasien gerechnet werden. We assess that Al-Qaida and other terrorist groups will continue to plan to attack this country and its interests abroad. Their modus operandi is to continue to have multiple attack plans in the works simultaneously and to have Al-Qaida cells in place to conduct them. Zwar müsse weiter mit dem Einsatz konventioneller Waffen gerechnet werden, sagte Tenet, aber Al-Qaida plane auch, unkonventionelle Waffen einzusetzen, also Massenvernichtungswaffen. Al-Qaida habe Zugang weltweit zu Informationen über chemische, biologische und nukleare Waffen. Und die Unterlagen, die in Afghanistan sichergestellt worden seien, die zeigten, dass Osama bin Laden dabei gewesen sei, ein hochentwickeltes Forschungsprogramm über Biowaffen zu verfolgen, dass er auch an einer Atomwaffe interessiert gewesen sei, sogenannten Dirty Bombs, die also Bomben, die radioaktive Strahlung freisetzten. Einige dieser Informationen, Herr Gers, waren natürlich schon in der letzten Zeit in der Presse zu lesen, aber sie aus erster Hand, from the horse's mouth, wie man hier sagt, zu hören, war schon interessant. Bedroht, Herr Buschlüter, sehen sich die Amerikaner ja nicht nur durch Bin Laden oder seine Anhänger, sondern auch durch die sogenannten Schurkenstaaten, Nordkorea, Iran, der Irak werden immer wieder genannt. Was sagte Tenet denn dazu? Da ist vielleicht Iran am interessantesten und weniger das zu hören, was der Geheimdienst weiß, sondern mehr die politische Einschätzung des Mannes, der natürlich Zugang, also George Tenet, der natürlich Zugang zu allen möglichen Informationen hat. Und er sagte, wir befürchten, dass die Reformbewegung unter Präsident Khatami an Boden verliert. Sie wird seit 5 Jahren blockiert durch die Hardliner unter Khatami, der die Rolle auch über die Sicherheitsorgane habe. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit der Situation sei weit verbreitet, aber die Hardliner seien sicher in ihrer Position an der Macht. Die iranische Öffentlichkeit scheine auch allmähliche Reformen einer Revolution vorzuziehen, aber er sprach von einem prekären Gleichgewicht. Der Iran versuche im Augenblick, die USA in Afghanistan zu unterminieren, und es gebe kaum Anzeichen dafür, dass der Iran seine Unterstützung von Terroristen reduziere, zum Beispiel Waffenlieferungen für die palästinensische Autonomiebehörde. Irak steht natürlich auch im Vordergrund hier in den USA als mögliches Ziel der Amerikaner. Da sagte Tenet, der Irak baue seine Infrastruktur aus, die es möglich mache, Waffen, Massenvernichtungswaffen zu produzieren. Irak continues to build and expand an infrastructure capable of producing weapons of mass destruction. Daraus hätte Herr Gers, um das zum Abschluss, Präsident Bush sicherlich noch einmal ableiten können, dass er mit seiner Warnung vor der Achse des Bösen durchaus recht hatte.